Boys Advanced, exklusiv für die Juice. Hör zu, Baby, ich muss dir was sagen. Die Crew ist flutsch dran. Baby, hör zu, alles, was ich sagen will, ist, dass ich nachher mit euch auch in meinem Wagen chill. Gegenüber vom Club im großen Parkhaus. Lass jetzt weitermachen, ein Hochkreuz und streck den Arsch raus. Küss hier nichts rechts. Okay, bis später. Hostgar zu machen, so simpel wie ein Elfmeter. Wenn sie uns sehen, verlieren sie fast den Kopf. Neben unser Game, wir rufen die Kalaschnikow. Für die Frauen-Gameboys gibt ein Gangbang. Bitches spielen auf uns Reise nach Jerusalem. Keine Streitigkeiten, jede kriegt, was sie mag. Es ist abenteuerlich wie eine Schnitzeljagd. Da kommt Steigen, Scheidungsrate und Ehebruch. Der GPU ist das Leben wie im Edelbuch. Komm her, Baby, mach's dir gemütlich. Mein Interesse liegt von deinem Bauchnabel aus südlich. Baby, du kommst mit den Waffen her raus. Schäbigen Bitch, weil Liebe ne Erfindung der Medien ist. Ich will das Ex-Jump mit mir angeben können und bereuen, dass sie jetzt neben einem anderen pennen. Ich bin Rapper, Glanz und Glamour. Der Heimweg ist lang, aber der Schwanz ist länger. Ein überdurchschnittlich attraktiver Mann. Du bist ein Gegenstand, mit dem man angeben kann. Der Schöne und das Mies, ich und das Weib. Mein Kontostand singt, Telefonrechnung steigt. Ich hab das Quatschen satt und eine Fleischpeitsche, die sich gewaschen hat. Das wird ein Blaskonzert, der Dirigent mein Sack. Er klatscht an dein Kinn im Vierteltakt. Zuerst Arika IZ, dann die Jungs von LD. Wenn du gut bläst, zahl ich deine nächste OP. Baby, du kämpfst mit den Waffen der Frau. Zu Hause bist du heilig, bei uns eine Sache. Es macht aus dem Backstage-Mirre. Einmal gepumpt und weiter gereist. Baby, du kämpfst mit den Waffen der Frau. Zu Hause bist du heilig, bei uns eine Sache. Es macht aus dem Backstage-Mirre. Auf meinem Handy, soll ich mich mit Mandy treffen oder mit Nancy? Gerade frisch rasiert, genauso muss das sein. Schnapp mir noch eine Designerbrille von Calvin Klein. Spuh mich ganz dick ein mit Bruno Banani. Mein Körper verlangt jetzt nach einer Punani. Alter und Haarfarbe sind völlig egal. Hauptsache sie sieht gut aus und ist unten kahl. Ins Kino und zum Essen geh ich gerne mit dir. Wenn du willst, beobachte ich auch Sterne mit dir. Mach auf Gentleman, aber bleib ein Gangster. Verlege mein Rohr deshalb oft wie Klempner. Will bloß Liebe machen, bis die Fetzen fliegen. Und will Lüge rufen, um sie ins Bett zu kriegen. Kurz gesagt bin ich ein Kerl, der Frauenherzen bricht. Sie fallen immer rein auf Rosen und Kerzenlicht. Lutschtrabuck.de!